Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon Ausgabe Nummer 74 am 5. Juni 2014. Ich bin Pascal Koschilken, wir sind wieder da, frisch ausgeruht. Ich bin heute nicht alleine, ich habe dabei den Uwe. Grüß dich, Uwe. Hallo, schönen guten Abend. Ja, wir haben es geschafft, jetzt nach einer längeren Pause. Ja, die letzte Sendung, die war nichts für dich, Uwe, ne? Die letzte Sendung, das ist Apple Fanboy, die wir aufgenommen haben. Apple Fanboy, ja. Wir haben die WWDC Entwicklerkonferenz vom hochheiligen Gral hier von ja, Apple haben wir kommentiert und die, das Beste daran war eigentlich nach dem Hashtag suchen, ich wusste nicht, was das ist. Die Entwicklerkonferenz von Apple. Aber der Michael hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Also das Beste an dem ganzen Abend an der Entwicklerkonferenz waren die zwei Flaschen Bier, die er bei mir gekriegt hat. Ja. Ich habe irgendwo was gelesen, dass nachdem Steve Jobs da halt weg ist, dass da keine großartigen Schritte nach vorne, keine Neuentwicklung mehr gibt. Und dass halt eben dieser vermeintliche Krieg Apple gegen Google irgendwie so eine Marketing aufgebauschte Geschichte ist. Mich interessiert das halt eben nicht so, ob es nun, bin deswegen da nicht so der Freund davon. Weiß halt eben, das iPhone ist ein gutes Phone, das hat in den USA einen riesen Markt. Du benutzt das, ein paar Freunde von mir benutzen das, das ist gut zur Hand haben. Das macht gute Bilder, alles klar. Ja, das ist die Woche alles passiert, deswegen machen wir heute wieder einen regulären Nerdphone. Diese Woche sind wir alleine, nächste Woche, wir versuchen da wieder eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Nächstes Mal, da werden wieder mehr mit dabei sein. Versuchen wir da mal wieder die Bude voll zu kriegen, weil die Fans also wir können ja heute schon mal darüber reden, ein bisschen politischer werden zum Beispiel. Also nicht so unsere Inlandspolitik, sondern wir haben ja heute diesen Jahrestag. Jawohl, Jahrestag. Und was ist heute ausverkauft? In allen Läden ausverkauft? Was ist heute nicht mehr zu bekommen in allen Läden? Ein Bett für Snowden-Aufkleber. Nein. Alufolie. Alufolie. Ach so. Ja, aber wir haben noch einen Jahrestag. Wir haben ich glaube vor 15 Jahren hat in China auf dem Platz des himmlischen Friedens dieses riesige Massaker gegeben. Und ich habe durch Zufall vorgestern Abend, ich glaube, Zapp in Dreisat gesehen. Ich weiß nicht, ob es Dreisat ist. Ist das also heute? Das ist heute oder gestern gewesen? Gestern habe ich auch die Tage gelesen, ja. Also die Zensur in China ist so weit, dass ein Bekannter von mir, der mit einer Chinesin in einer Wohngemeinschaft gelebt hat, da gibt es eine Aufnahme von einem chinesischen Studenten, der so ähnlich wie bei dem Prager Frühling die Leute vor den Panzern gestanden, vor einem Panzer steht. Und diese Chinesin wusste nicht, was mit an diesem Tag da passiert ist in China. Und die chinesische Regierung geht gegen die Angehörigen, der bei diesem Massaker umgekommenen Demonstranten insoweit vor, dass die nicht öffentlich trauern dürfen, dass die während dieses Tages heute nicht auf den Friedhof gehen dürfen, dass die nicht mit der Presse reden dürfen. Die deutsche Journalisten haben da eine ältere Dame, die war schon fast 80, heimlich gefilmt und diese Aufnahmen da aus China herausgeschmuggelt. Nur mal eben in Bezug dazu, dass heute unser Generalbundesanwalt ja die NSA als SNA und NASA tituliert hat, mehrfach in seiner Eröffnungsrede heute im Deutschen Bundestag, dass halt doch die Regierung jetzt gegen diese Bespitzelungsaffäre der NSA doch vorgehen will und ihrem Auftrag des Bürgerschutzes nachkommen. Der Generalbundesanwalt Harald Runge. Ja, der war Runge, das. Ja, genau. Also man sollte sich mal vorstellen, der Mann ist eine Spitzenführungskraft, der. Ja, aber wenn du das siehst, ich habe gerade das Video offen. Ich habe das Video gerade offen. Also ich nehme es ihm eigentlich nicht übel, wenn ich den so sehe. Eigentlich gehört er ins Altersheim, ne? Ja, weil es halt eben hier in Deutschland als Führungskraft eingesetzt, ne? Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Hätte ich schon beinahe dich mit da hineingezogen, weil wir uns so lange schon kennen. Aber wir sind ja eine halbe Ewigkeit auseinander. Da fragt man sich wirklich, diese Snowden-Geschichte, ob es nun Verschlüsselungen von E-Mails, Datenausspähung, Telefonspionage, ob der Typ jetzt nun koscher ist oder nicht, ob Julian Assange die ganze Sorge eingestiegelt wurde über irgendetwas, dass der da einsam und allein in der Botschaft sitzt, nur um ihn. Wir werden überwacht. Wir werden überwacht. Generalverdacht liegt vor und jetzt hat sich seit einem Jahr nichts verändert. Unsere Regierung, unsere Frau Merkel, die von unserer Regierung Repräsentantin hat, die ganze Zeit gegenüber diesem US-Friedensnobelpreisträger, der da eben kurz in Polen steht, gerade bei diesem G7-Gipfel, was ja jetzt nicht mehr G8, und droht da verbal dem Herrn Putin mit irgendwem alter Frage. Dann sitze ich manchmal so hier vor meinem Rechner und vor meinem Fernseher und frage mich, in welcher Welt leben wir eigentlich? Anderen Morgen gehe ich dann irgendwo ein bisschen Sport machen, treffe ein paar Leute und die unterhalten sich darüber, dass ja die scheiß Ausländer, die hier irgendwie Sozialhilfe beantragen, weil sie hier ein paar Monate gearbeitet haben und nicht bezahlt worden sind, doch rausgeschmissen werden müssen. Also da fragt man sich, Ist schon krass, ja. Schon was krass. Passiert hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich gerade? Ne, also der digitale Wandel der letzten 10 Jahre ist ja echt wirklich beeindruckend. Aber kommt da auch gleichzeitig eine digitale Verblödung mit bei rüber? Anscheinend. Also ja, was heute so sich jährt, nochmal von vorne da mit Snowden die ganze Geschichte. Gut, da habe ich eine andere Meinung, das wissen die meisten auch. Aber ja, ein Anlass, das nochmal in Erinnerung zu rufen, durch Zufall ja heute der Range das Ganze nochmal aufgenommen hier, Generalbundesanwalt, und vielleicht wissen wir jetzt auch, wieso die ganze Zeit keine Untersuchungen aufgenommen worden sind, weil er sich vielleicht gefragt hat, warum soll ich hier was unterschreiben, dass wir die NASA überwachen sollen, weil Snowden ja was geschrieben hat, weil er vielleicht nicht wusste, dass die NSA gemeint ist. Es kann ja auch sein, in seiner geistigen Verwirrung und dem Alter weiß man ja nicht so genau, was der so manchmal auch so morgens trinkt. Aber ja. Das sind nicht nur hier in Deutschland die Leute so. Ich habe gerade im Netz gelesen, dass der US-Marine war, der da in Afghanistan 5 Jahre in Gefangenschaft gesessen hatte, den die da vor 2 Tagen ausgetauscht haben, im Gegenzug zu 2 oder 5 hochgradigen Afghanen da aus... aus Führungskreisen der Al-Qaida haben die aus Guantanamo rausgegeben. Genau, und ich glaube CNN oder Fox haben mal kurz den Vergleich zu Homeland gestellt. Ach, diese komische Serie da, ja. Ja, genau. Zu diesem Terroristen Brody haben die mal eben kurz diesen Burkhardt heißt der, glaube ich, dieser amerikanische Soldat. Habe ich nie gesehen. Und da läuft in den USA gerade ein riesen Bassturm über diese Fernsehsendung, weil halt eben dieser Burkhardt mit diesem Brody, mit dieser fiktiven Person, der da den Terroranschlag gegen die CIA in Langley verübt hat, in dieser fiktiven Serie. Also, ja. Naja. Ja, es war aber immer schon bisschen was los. Also am 5. Juni, was wir heute haben, da ist nicht nur Snowden oder sowas da, es gab auch was Schönes. Zum Beispiel hat Karl der Große, der ist König der Franken und Langobarden geworden, weil der Langobardenfeldzug ist da 774 beendet worden. Es ist auch ein schönes Datum, der 5. Juni. Genauso Alexander von Humboldt, der ist auf Forschungsreise gegangen nach Amerika. Da ist viel passiert. Gut, es gab auch Konflikte und Reagan ist gestorben 2004, am 5. Juni 2004, der 40. Präsident der Vereinigten Staaten, hier unser Schauspieler, der Westernheld hier, der ist auch gestorben, 5. Juni. Aber mit dem Platz des himmlischen Friedens, das war nicht am 5. Juni, das muss die letzten Tage gewesen sein, das war nicht heute. Das habe ich meine vorgestern gelesen oder gestern gelesen, was da war mit den was auf dem Platz des himmlischen Friedens passiert ist. Das war die letzten Tage irgendwann. Ja, also politisch, ja, wir wollen ja nicht allzu politisch werden hier in dem Nerdforum. Das ist ja, die Nerdpolitik hat ja eine andere Kategorie in meinem Blog. Da schreibe ich nur drüber, weil da kann man sich vortrefflich 7 Stunden am Stammtisch drüber unterhalten. Über Nordpolitik, das ist schwierig, weil es gibt ein paar, die übertreiben es natürlich vollkommen. Da gibt es welche, die mit ihren Aluhüten, gut, die muss es geben, aber. Dritter und Vierter war es, vom 3. auf den 4. Ja, ne? Okay. Also, ja, genau, habe es auch vorgestern gelesen, ja. Es gibt auch viele, die übertreiben das meiner Meinung nach. Also, es gibt die strammen Fragen, die strammen Aufforderungen. So, wir müssen alle Geheimdienste abschaffen. Ja, kann man fordern. Kann man fordern. Wir können auch fordern, wir machen jetzt alle keinen Krieg mehr. Ist dieselbe Forderung. Ist die vollkommen dieselbe Forderung, weil das alles in eine. Haben wir keine Religion mehr. Richtig, richtig. Dann also, brauchen wir keine Grenzen mehr, da brauchen wir auch kein Geld mehr, weil das alles hat mit einem zu tun, das ist schwierig. Brauchen wir kein Geld mehr, dann bezahlen wir wieder mit Blättern und mit Muscheln. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Beim Maya-Kalender, glaube ich, war das. Haben wir wieder über Muscheln bezahlen geredet. Das ist, ja. Finde ich gut, das in Erinnerung zu rufen. Gut, Snowden hin oder her, aber heute nochmal in Erinnerung rufen und nochmal eine Demo vor dem Kanzleramt heute nochmal in Erinnerung zu rufen. Hör mal, Leute, wir finden das nicht toll. Ja, finde ich okay, warum nicht? Können die machen, können die gern aufrufen, aber ob es was bringt, das steht noch am anderen Papier. Aber ich finde es gut, dass sie es machen. Das ist unser und deren gutes Recht, da zu demonstrieren, da mal Leute aufzurütteln. Aber wie wir es eben schon in der Pre-Show gesagt haben, ne, uns hört ja eh keiner zu. Also in der breiten Masse, die Leute anzusprechen, ja, Snowden. Kennt ihr Snowden? Ja, kennen wir alle, ne? Was hat denn der gemacht? Ja, keine Ahnung, der ist in Russland jetzt. Der wohnt jetzt, in Moskau. Ne? Ja, der ist in Russland jetzt und die Amis, die mögen den nicht, die wollen den Knast haben und irgendwie hat er da, ist Wohltäter, ja. So mehr wissen die meisten auch eh nicht, weil sie nicht wirklich interessiert, weil die es auch nicht verknüpfen können. Deswegen, der wird gerade so ein bisschen hochstilisiert. Auch leider in den CCC-Kreisen wird er schon so ein bisschen zum Heiligen hochstilisiert. Also, habe ich mein persönliches Problem mit. Das ist ein Mensch wie wir alle auch, der hat auch Fehler gemacht, wie wir alle auch. Vielleicht auch was Gutes gemacht, wer weiß, das kann nur er begründen, aber das alles an dem festzumachen jetzt, halte ich jetzt für schwierig. Halte ich für schwierig, das Ganze. Da gibt es genug andere aus den Kreisen, die ähnlich, die haben jetzt nicht diese Brisanz an Daten mitgehen lassen und nach außen posaunt, wie er, die auf der OM im letzten Jahr waren zwei von denen, die für die Generalbundesanstalt der USA gearbeitet haben, für die CIA. Die Sache ist halt eben, die seit mehr als 20 Jahren erzählen wir darüber und die Daten werden gesammelt und es sind wahrscheinlich auch nicht nur die USA, sondern auch der BND, die Briten und die Franzosen, die irgendwelche Daten sammeln und auswerten. Und wenn wir da reinrutschen, dann rutschen wir da rein. Da können wir tun, was wir wollen. Ob wir jetzt hier unsere Daten krypten und unsere Rechner krypten, das ist dann egal. Das ist ungefähr genauso wie, ich glaube, ich hatte mal irgendwann als der Assange da, der Haftbefehl ausgesprochen wurde und der in der äquatorianischen Botschaft untergeschlüpft ist, haben die Script-Kiddies geschrien, wir führen jetzt Krieg. Das ist Krieg im Netz. Kannst du dich erinnern, dass ich mal gesagt hatte, wenn .gov sich in diesen Krieg einschaltet, kannst du deinen kleinen Pimmel P4-Rechner ausschalten, weil kannst du dich nur noch in deinem eigenen Arschloch verstecken, so ungefähr. Denn wenn die sich da richtig einschalten, dann läuft das wirklich so ab wie bei der Born-Identität oder bei der Staatsfeind Nummer 1. So, und ich glaube nicht, dass wir haben ja die Möglichkeit, unsere Daten halt eben zu verschlüsseln, unsere Kommunikation privat zu machen. Wir müssen ja nur machen. Macht aber richtig, so, macht nur keiner. So, deswegen genau, war ich ja im Bundestag. Deswegen war ich auch im Bundestag zu dem Thema. Ja, aber das ganze Thema ist gar nicht mal so einfach. Die Idee ist gut. Technisch machbar ist es auch. Aber die Umsetzung, das hapert. Das ist gar nicht mal so einfach. Da hat der Google jetzt gestern, vorgestern, letzte Tage was rausgebracht. Man kann es über Google verschlüsseln, ne? Ja, genau. Also in Zukunft. Zukunft. Für Chromium soll es ein Plugin geben, das halt über Google Mail End-to-End-Verschlüsselung via PGP machbar sein soll. Ja. Hattest du mir gesagt gehabt, dass die Bundesregierung da eine gewisse Summe X investiert, um halt eben den. Nee. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Also mir war so, nachdem du da beim Bundestag warst, mit dem Linus und Co., dass hier wiederum in der TV-Geschichte vermehrt so Reportagen über diese Daten, Big Data, Verschlüsselungen, Affären von Quarks und Co. über die, ja, diese super aufgemotzten Geschichten der Privaten, dass da vermehrt drüber berichtet wurde. Ich war vorgestern bei jemanden und habe da die Rechner gewartet und nachdem ich den dann darauf, ja, so was ist denn hier mit, dann fragte der mich halt eben, wie das halt eben jetzt hier mit der Bespitzelung, mit den Schnüffelungen und sicher machen. Ja, ich sag, dann müssen wir das so und so machen. Ja, dann kann ich ja das ja nicht mehr einfach so und so machen. Nee, ich sag, wenn wir das sicher machen wollen, dann musst du halt eben das Passwort da und da eingeben. Sicher geht nicht so mal einfach eben. Und nee, das ist mir aber zu umständlich. Ja, ich sag, wenn du das aber sicher haben willst, dann musst du ein bisschen von der Bequemlichkeit weg. Genau. Ja, habe ja, ich auch gesagt, für den Benutzer wird es schwieriger. Und wenn es nur ein Mausklick ist, wenn es ein Tastendruck ist, ist es mehr Aufwand. Und dieser eine Mausblick, der ist den Leuten dann wiederum schon zu viel. Unglaublich, ne? Dann ist es egal, ob dann halt eben irgendwelche Rechnungen im Kundenbereich oder irgendwelche privaten Daten bei irgendwelchen Geschäften, die gemacht werden, die hin und her geschickt werden oder irgendwelche Scans scannen, um da persönliche Daten, Zahlen, Daten, Fakten aus ihren kleinen Geschäften, also der Mann, mit dem ich da gesprochen hatte, ist Kleinunternehmer, ist selbstständig und der fragte mich dann halt eben, wie er da über seinen Multifunktions-Scanner faxen könnte. Ich sag gar nicht. Ja, wieso denn nicht? Ja, ist ja egal. Aber dann konnte er das einscannen und wie man das dann eben einscannt. Und dann habe ich ihm das gezeigt. Und ja, dann konnte er halt eben auch so, ja, Kalkulationen und Co. einfach, ja, ich sage aber, das kannst du doch nicht einfach so durchs Netz schicken. Ich sage, das ist doch wie eine Postkarte, die du schickst und du schreibst halt irgendwelche Firmendatenzahlen und fragst, ja, aber wie ein die meisten wissen es einfach nicht es besser ist, und die wissen einfach nicht. Es ist einfach zu kompliziert dann, ja. Genau. Die Sache, ja. Und solange das, diese Einsicht nicht da reinkommt, dass halt, du hattest das, glaube ich, mal so nett beschrieben, ich glaube, auf der Rückfahrt aus Hamburg, als wir vom 30C3 gekommen sind, hattest du den beiden, die da mit dem Zug gesessen haben, im Abteil erklärt, mit dem Dreieck, Der Sicherheitsdreieck, genau. Mit dem Sicherheitsdreieck und dem Ball in der Mitte, der sich dann halt wie verschiebt, je sicherer die ganze Kiste wird. Und, das Dreieck besteht aus Kosten, Sicherheit und Bedienbarkeit. Genau. Und je sicherer die Sache wird, desto teurer wird es und desto unbequemer wird es. Genau. So, und das sind halt die Leute nicht bereit für ihre vermeintliche Privatsphäre, möchte man doch nur, ja, anders kann man das ja nicht nennen, ne? Also, ist ja die regen sich auf, dass sie beschnüffelt werden, könnten halt eben zu, was weiß ich, wie viel Prozent da etwas gegen tun, aber dann ist das halt eben nicht wertig genug, dann ist das zu teuer und zu unbequem. Die lautesten Schreihälse, die kriegst du ja gar nicht mit, du persönlich. Warum nicht? Weil du nicht auf Facebook bist. Komischerweise, auf Facebook sind die lautesten Schreihälse, die schreien nach Privatsphäre und die kann nicht sein, dass jeder meine Daten nutzt. Und wo sind die? Bei Facebook. Ist das nicht? Und posten, ja. Jetzt, ja, ist das nicht irre? Ja, das ist doch paradox. Das ist total bescheuert. Die schreien alle da, ey, die nutzen alle meine Daten und die können ja Bewegungsprofil erstellen, aber posten alle schon bei Facebook, wo sie gerade sind. An ihre Posts wird der Standort angehangen, immer schön, dass man sehen kann, ach, der ist gerade hier in, was weiß ich, hier in Hamburg und schreibt gerade hier alle Scheiße hier, kein Bock auf Arbeit und zwei Tage später ist er hier irgendwo in, was weiß ich, hier in Buxtehude und schreibt wieder irgendwas und der meckert darüber, dass er hier gestalkt wird und dass ja jeder weiß, wo er immer ist und der Idiot packt halt Standortdaten an die Post mit dran. Also das, die Leute, die beschweren sich alle, aber tun nichts dafür. So, und das ist, wenn wir das jetzt nehmen und wir gehen jetzt von diesem IT-Sicherheits-Schnöbel-Aspekt vor. Ich habe halt eben die Erfahrung gemacht, also ich habe irgendwann gesagt gehabt, ich äußere mich im Netz nicht mehr zu Sex, Religion und Politik und Geld und Drogen. Diese fünf Sachen, da sage ich nichts mehr zu. Also, da bleiben nur Katzen. Ja, die Katzen habe ich geblockt, alle. Habe ich alles gefiltert mit Hashtag. Also, geiles Programm gefunden von Ole Albers, den ich über G-Plus kennengelernt habe. Der hat so ein Plugin für Chromium geschrieben, da kannst du Hashtags filtern und da kannst du diese ganzen Katzenscheiße ausfiltern. In dieser deutschsprachigen Community bei Google Plus ist sehr viel, die sich halt über scheiß Polizei, Übergriffe von Polizei, scheiß Regierung, die alle rumnölen auf dem höchsten Niveau. Ja, so, alles ist Mist, alles ist Kacke. Und guck mal hier, ja, da schreit irgendein Politiker für 8,50 Euro, da die ja schon so lange arbeitslos waren, müssen die jetzt erstmal ein paar Monate für 8,50 Euro arbeiten. Wir hatten da gerade kurz drüber gesprochen. Ne? Mhm. Und keiner macht irgendwas. Keiner. Danach posten sie irgendwelche Katzenbildchen, wie du das sagst. Und ist alles wieder super. Ja, und alles ist wieder gut. Ne? Ich habe mich aufgeregt. Dann gehst du irgendwie, bist du mit dem Mountainbike unterwegs und dann siehst du irgendwie in so einer Haltestelle von unserem öffentlichen Nahverkehr irgendwie Spenden für die Profis. Bei Erdrutsch sowieso Spende 5 €. Da muss ich mal denken, die Deutschen sind die Europäer, die meiste Kohle irgendwie spenden. So, ich habe da 5 € gespendet für dieses Erdrutschgebiet, da wo die jetzt bis zum Hals im Schlamm drin stecken und ausgebuddelt werden müssen irgendwie. Oh, ja. Damit ist meine Schuldigkeit getan. Dann frage ich mich manchmal so, ja, wenn sich das nicht ändert, halt eben, du kannst halt den Rechner anmachen und eben da posten, boah, nee, Titten sind scheiße und Porno ist scheiße und Religion ist scheiße und AfD ist scheiße und das ist scheiße und hängt das Plakat noch ein bisschen höher, weil sonst klappt es nicht mehr. Und der glaubt an CDU und der glaubt an SPD und der Hammer ist, und dann gehen bloß 48% wählen. Komisch, ne? Alle beschweren sich, aber gehen nicht wählen. Aber ich glaube, die 52%, die am lautesten im Netz rumschreien oder wie auch immer rumschreien, wie scheiße das ist, die gehen nicht zur Wahl, die geben ihre Stimmen nicht ab. Genau. Dann fragt man sich doch, du kannst das doch nicht für ernst nehmen. Ne? Dann. Das ist. Da frage ich mich dann halt eben, sind wir hier irgendwie digitale, verblöden wir digital? Ist das für manche digitale Verblödung? Wir sind so ein bisschen teilweise in so einer kleinen Blase drin. Das heißt, wir kriegen jetzt gerade nur einen Teil mit des Lebens eigentlich im Internet, weil das bewegt sich ja nicht alles im Internet. Aber es gibt schon natürlich viele draußen, sag ich mal, viele, die nicht im Internet aktiv sind und davon gar nicht mitbekommen, was hier überhaupt hier so für Shitstorms hier überlaufen und hier über AfD. Das ging ja gar nicht mit. Das heißt, ich kann mir da schlecht jetzt so eine Meinung bilden drüber, weil ich kann mir nur eine Meinung bilden über die Online-Community jetzt, über die. Und die sind nicht gerade die allerhellsten, wenn ich mir das so anschaue. Also wenn ich mir da den Umgangston anschaue, so auf Facebook, der unterirdisch ist, das Miteinander, das geht gar nicht. Also da kann man. Da kriege ich ja meistens nur die Web-Fails. Also da kann man nicht diskutieren, das geht gar nicht. Geht aber bei Google auch nicht. Ja, eben, das ist deswegen, also die haben so ein bisschen alle verlernt, miteinander umzugehen, und die Diskussion, die ufern da in Richtungen aus, das geht gar nicht. Also derbe Beleidigungen unter der Gürtellinie, ne? Ja, dauernd. Ich hab gerade eben erst wieder über Facebook gepostet, wieder Popcorn rausgeholt. Da hat jemand bei unserer Stadt hier in der Facebook-Gruppe unserer Stadt, hat auf ihr eine Frau geschrieben, wo kann man hier am besten grillen, wo gibt es Grillplätze in der Stadt? Und die ersten 5 oder 7 Posts waren, ja, wir haben einen Freizeitpark, wir haben da hinten Baggerloch, da kannst du hier und da grillen. Und dann sagt einer, ja, den Freizeitpark, da kannst du auch grillen. Und da antwortet eine, nee, da kannst du nicht hin, das sind nur Hartz IV und Assis. Und ab da an hast du 30, 40 so tiefe Beleidigungen von, die hauen sich da auf die Fresse da verbal in der Diskussion. So, weil du meinst, ich bin Assi, nur weil ich Hartz IV habe, ich bin mit meinen Kindern auch im Freizeitpark, und ich sag dir, die gehen da voll ab drauf. Nicht mal sachlich, das geht voll ab da, voll an der Diskussion eigentlich vorbei, worum es wirklich ging. Deswegen, ich schreibe mich da gar nicht mehr ein, das geht gar nicht. Also du stellst eine Frage und willst einfach nur sachlich diskutieren, und es geht voll vorbei. Da kommen 3 Antworten, die vielleicht so gerade eben richtig sind, und die restlichen 300 Antworten, das sind nur Beleidigungen und Besserwisser und Trolle sowieso. Also das ist schon die, nennen wir es mal Kultur, die ist total hinüber da in dem Bereich. Das geht gar nicht. Also das habe ich online mittlerweile auch so bemerkt. Ich habe mir abgewöhnt, bei den Zeitungen, ob es nun Spiegel, FAZ, WAZ, Heise, schon mal gar nicht irgendwelche Kommentare durchzulesen, wenn es um Themen halt geht, die was mit Hartz IV, Ausländerpolitik, Pro- oder Anti-Amerikanismus, solche Sachen halt, sehr populistische Meinungen. Also da fragt man sich doch manchmal, wie das geschürt wird. Also ich hatte vorhin eine Frage gestellt gehabt, wie ein Mann wie dieser Herr Lucke, der halt zur Elite Ausbildung von Deutschland gehört, die haben da gerade so eine Kampagne, da geht's. Das sind ja sehr viele Adlige mit in dieser Partei, wie dieser Typ 30 Jahre lang in der CDU sein oder CSU sein kann und da diesen Sorgen von sich gibt, ohne vom NSU oder wie auch immer überwacht zu werden. Der muss doch irgendwann mal auffällig geworden sein. Da fragt man sich halt, ja, also wer kann, Ich hatte ja einen Bekannten, der Typ, der hier Silvester gestorben ist, der zu mir ins Sportstudio kam, der schon seitdem der aus dem Knast rauskam, glaube ich 2001, ist der nie wieder auf die Beine gekommen. Der war in Haft wegen Betrug. Die haben den 2001 entlassen und der ist danach nie wieder auf die Beine gekommen. Vielleicht wollte er auch nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall war ja der Euro scheiße, weil er konnte sich nichts mehr leisten. Und dann war Frührente, so eine Frühverrentung auf diesen Sozialhilfen. Und dann kommt er irgendwann zu mir und meint, boah, ich will jetzt die AfD. Die wollen den Euro abschaffen und Deutschland wieder aus dem Euroraum rausbringen. Und ich meinte irgendwie zwei Tage später zu ihm, du weißt aber auch, dass die auf ihrem Parteiplan stehen haben, dass keiner, der in Deutschland Sozialleistungen bezieht, wahlberechtigt sein soll. Wie, sagt er, da darf ich da meine Stimme nicht abgeben? Dann hat sich das für den erledigt gehabt. Ne? Also da, ja, jetzt werden sich dann so einzelne Themen rausgepickt, die aber dann teilweise auch von der Presse hochgespielt werden, ne? Von unserer Allgemeinpresse. Ich habe den Lucke bei Plassberg gesehen. Oh, nicht der. Und er, der Hammer ist aber, der Plassberg hatte da Gäste, die sind ruhig geblieben. Die haben diesen Herrn Lucke völlig ausargumentiert. Der Lucke, die Sendung, ja, das. Das war nach dieser Europawahl den Abend, glaube ich. Und da haben die den so ausargumentiert, dass der Lucke nur noch böse werden konnte. Und der ist auch böse geworden. Also, und ja. Das ist ja im Endeffekt, wir brauchen die Tweets nicht lesen, wir können das live hier bei uns angucken. Ist ja im Endeffekt dasselbe, ne? Eben. Ist ja, hol das Popcorn und das Bier raus und das rauscht dann hier vorbei, weil halt, wenn da irgendwelche Berichte kommen, wie die ARD oder ZDF hat zwei Sendungen gebracht über diese Snowden-Affäre. Eine, glaube ich, sonntagsabends um 7:45 Uhr. Genau. Und den zweiten Teil montagsabends um 22:55 Uhr. Ja, zur besten Sendezeit, wo natürlich alle schlafen, ist klar. Also um 22:55 Uhr, das habe ich mir, glaube ich, anderen Tag via Mediathek angeguckt, das war sehr interessant. Aber ich habe im Real Life dann mal montags nachgefragt, wer denn die Sendung am Sonntagabend um, ich glaube, 20:15 Uhr war es, ne? Zur Primetime, sich denn angeguckt hat. Da keine war niemand, Chance. Keine Chance. Niemand, der da reingeguckt hat. Die wollen doch alle nur Bauer sucht Frau, die wollen sowas nicht sehen. Die wollen, das Fernsehen ist ein Unterhaltungsgerät und Probleme unterhalten einen nicht. Höchstens bei den Nachrichten mal ein bisschen, der Rest wird alles weichgespült. Und du hast was geschrieben gehabt in deinem Blog über diese Geschichte, diesen Montagskinofilm mit App. Ich hatte da reingeschaut gehabt, die ersten 15 Minuten, dann fand ich das so langweilig und die Schauspieler fand ich so grottenschlecht irgendwie. Waren sie auch. Und zwei Tage später werde ich angesprochen von jemandem etwas älter als ich, der war so begeistert von diesem Montagskinofilm mit der App und wie das noch richtig abgegangen wäre dann am Ende. Ich fand den Film so schlecht. Der war richtig schlecht, der Film. Also so, und, die Schauspieler hätten Leute mehr geben können, die Story war total dünn, das war. Also, aber das haben die sich angeschaut und davon waren, die glauben das. Die glauben das, was in diesem Film da mit dieser App irgendwie gemacht wurde oder die App da gemacht hat. Da schauen wir uns irgendwie The Big Bang Theory an, wenn Rajesh mit Siri flirtet. Ne? Also das finde ich interessanter. Ich sage, die lesen auch alle Sachen im Internet. Das halten die auch für wahr. Es gibt ja hier diese wunderschönen Nachrichtenkanal, der Postillon. Ist ja super, lese ich regelmäßig, ne? Ehrliche Nachrichten. Und es gibt Leute, die verstehen nicht, was die da schreiben. Ne? Die, aus dem Archiv zum Beispiel, da hat es, glaube ich, heute, haben die Leute sich wieder herrlich drauf aufgeregt. Da gibt es wieder herrliche Beiträge im Internet zu finden drüber, wie sich Leute über einen Bericht aufregen, der da heißt, eine Studie, Abschiebung von Nazis würde Staatskasse um Milliarden entlasten. Und zwar eine neue Studie. Eine neue Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums sorgt derzeit in Berlin für Aufregung. Aus ihr geht hervor, dass die Bundesrepublik Deutschland durch eine konsequente Abschiebepolitik gegen Nazis rund 100 Milliarden Euro jährlich einsparen könnte. Der Grund: Rechtsextreme sind häufiger arbeitslos, gewalttätiger und schlechter gebildet als der Bevölkerungsdurchschnitt. So, jetzt gibt es Leute, die verstehen die Ironie gar nicht, die verstehen gar nicht, was da raustrieft aus den Nachrichten, dass das pure Satire ist, dass man da nicht ein Wort, einen Satz ernst nehmen kann, die nehmen das ernst. Ja, Leute nehmen das wirklich ernst. Und da fangen die dran, über sowas zu diskutieren und fangen wirklich sogar teilweise ernste Diskussion an mit Würdenträgern, mit Politikern und wollen mit denen darüber diskutieren, was da drin steht zum Beispiel. Ne? Da fasse ich an den Kopf. Da fasse ich echt an den Kopf. Welches Gen fehlt denn? Was fehlt denn? Es gibt ein EuGH-Urteil von heute, aktuelle ne, Nachricht. Spanien muss die vakante Königstelle EU-weit ausschreiben. König hat abgedankt und was muss passieren? König kriegt da Geld, muss er Staatsgeld finden, muss er die EU-weit ausschreiben, sowas. Ne? Das nehmen die für ernst, sowas. Die Menschen glauben sowas. Da denke ich mir auch immer, mein Gott. Also das müssen doch teilweise dieselben Leute sein, die uns zuhören im Internet hier. Nehmen wir das EuGH-Urteil Löschung. Google muss löschen. Da sitze ich da und ich krieg diese Nachricht mit und denke mir, ich sitze ja, du glaubst doch wohl nicht im Traum daran, dass sich die Firma, die in den USA, ich weiß nicht wo, sitzt, in irgendeiner Art und Weise an irgendeinem EuGH-Urteil stört, das halt eben bis auf Norwegen, Irland und der Schweiz halt eben die Links aus den einzelnen DEFRIT-Suchen gelöscht werden. Aber sobald du Google.com benutzt, findest du den Datensatz wieder. Der Datensatz wird ja nicht gelöscht. Google hat nicht die Möglichkeit, den Datensatz auf dem Server zu löschen. Wie auch. Aber das wird auch in den Nachrichten nicht vermittelt. Also wenn unsere Nachrichtensprecher diese Sache rüberbringen, dann wird das so vermittelt, als ob Google der Schuldige wäre, dass dieser Datensatz da bei diesem Spanier, der da geklagt hat, als ob das die Schuld von Google wäre, dass der Typ insolvent gewesen ist und dieser Datensatz auf diesen Server von der Zeitung, das war ja, glaube ich, ein Zeitungsserver, wo Google darauf hingewiesen hat. Genau. Dass, als ob Google schuldig sei, richtig, dass halt eben dieser das Datensatz. Das war ein Gewinn gegen Google. Wir haben gegen Google gewonnen und Google ist ja evil. Ey, wie doof sind die Leute denn, ne? Und das halt eben, nachdem dieses Formular, dass da 12.000 oder noch mehr Menschen jeden Tag plötzlich irgendwelche Löschungsanträge stellen. Bis Montagabend waren es 41.000. Montagabend. Also die Leute haben das nicht verstanden. Das ist krass. Da ist doch mein alter Mentor immer gesagt, ihr macht www, ich mach Internet. Das geht noch, das ganze Thema geht noch ein bisschen weiter. Jetzt muss ich dir mal vorstellen, wie willst du jetzt sicherstellen, dass der vermeintliche Antragsteller auch der ist, der antragsberechtigt ist, irgendeinen Eintrag zu löschen? Ich bin im Streit mit irgendjemandem, das Ganze wird veröffentlicht und ich bin jetzt einjeniger, ich bin der Anwalt von Herrn X, habe eine Vollmacht und ich möchte jetzt, dass der Eintrag gelöscht wird. Ja, dann wird der Eintrag vielleicht gelöscht, vielleicht auch nicht. Wer entscheidet das? Wer entscheidet, ob der Eintrag bei Google im Suchmechanismus, in der Datenbank, nicht der Beitrag, sondern das Ergebnis gelöscht wird? Das heißt, du kannst das Ganze ja auch noch angreifen, das Ganze. Das heißt, auch als Unbeteiligter kannst du ja vielleicht sogar Sachen bewusst löschen lassen. Das heißt, das ist ein Problem, so wie es damals das Problem war mit Google Maps, Street View. So, das ist das Problem, dass die Deutschen ihre Tulpen aus dem Vorgarten verpixelt haben wollen und dass der Rest scheißegal ist, ne? Die haben immer noch nicht geschnallt. Darum geht's dabei. Die haben dieses gesamte Netzsystem, wie funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert das, dass auch deinem oder meinem Server das Foto, was da drauf liegt, die Nummer 47.647.11 JPG hat und nicht Pascal.com oder sonst irgendwo oder Uwe.com. So, und dass der Datensatz, der von dem Crawler ausgelesen wird, 47.11.47.835 JPG hat und somit du gar nicht zu finden bist. Tja. Nur über die NSA-Grabstärke, genau, stimmt. Die ganze NSA-Grabstärke ab, ja. Die ganze Gesichtserkennung findet jetzt natürlich auch, die wissen jetzt auch ganz genau, dass du das bist. Weil die haben da irgendeinen sitzen, der schreibt direkt dazu, genau. Das ist der Pascal. Und das genau, ist der das machen die alles in Echtzeit, Da fragst du dich, dass halt eben, dass die Masse der User hat das immer noch nicht verstanden. Aber wir sind ja auch nicht allwissend und ich weiß auch nicht alles. Ich habe auch keine Ahnung. Ich stelle manchmal, sitze ich so, wenn ich so mitbekomme, mich mit irgendwelchen Cracks unterhalte, da sage ich immer, ich habe keine Ahnung vom Computer. Ich sollte diesen ganzen Scheiß am besten niemals benutzen und mir ein Telefon besorgen, womit man nur telefonieren kann und nichts anderes mitmachen kann. Und fertig. Ja, das bringt's auch nicht. Das Natürlich, nee, wollte jetzt damit ist es raus, sagen, deswegen. Ich habe auch keine Ahnung. Ne? Also diese Pandora's Box ist vorbei. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Du kannst die nicht mehr da reinstecken. Raus ist raus. Öffentlich ist ja. Öffentlich. So, wir werden die Büchse der Pandora nicht wieder schließen können. Also wie der Geist aus der Flasche gekommen ist, jetzt keine Chance. Wir werden reindrücken dann, ist nicht mehr. Das wird nicht mehr funktionieren. Versuch mal Zahnpasta wieder in die Tube reinzudrücken. Ist ungefähr ist gleiche genau. Aufgabe. Und aber ich habe manchmal so, dass ich halt eben mit meinem Bekanntenkreis, der jetzt ist es ja nicht mehr so dieser riesengrößte, so die mit den Leuten, das ist wirklich hart, ne? Wie man dann auf diese, du merkst, wie die Leute dann auch zumachen, wenn die dich erst fragen, verändern können, dann merken sie, dass dann der Erklärung, dass sie das nicht verstehen oder zu kompliziert ist und dass sie dann dicht machen, dass sie dass sie da einfach so wie die drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, ich weiß nichts. Ich habe jetzt letztens auch noch drüber geschrieben im Blogpost. Wir reden jetzt auch schon gerade wieder die ganze Zeit eigentlich über die Leute, die sich alle beschweren. Müssen sich eigentlich immer alle beschweren über das, was schlimm ist im Internet? Können die Leute nicht mal, ich sage mal, dankbar sein, dass es Menschen gab, die Google erfunden und geschaffen haben, dass wir auch alles finden, was wir wollen, dass sie uns einen kostenlosen Maildienst anbieten? Nee, geht nicht. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Ja. Ich finde das, find das Internet super. Wir können beide sprechen und sehen über das Internet. Ist das nicht super? Wir beide haben uns über das Internet kennengelernt. Ja, ist das nicht super? Ich finde das Internet klasse. Und die Leute machen mir das Internet kaputt. Also ich habe mittlerweile Freunde. Ich bezeichne dich als meinen Freund. Ja, deswegen. Ich das Internet kennengelernt habe. Ja. Ich habe Kontakte zu Menschen. Ich krieg Post. Ich krieg eine Schokolade geschickt aus Dublin von jemandem, den ich im Internet kennengelernt habe. Ist das nicht toll, das Internet? Und die wollen uns das kaputt machen, das Internet. Weil die sagen, das ist alles böse, alles schlecht. Ja, schalten wir es halt ab, ne? Ja, also meine Eltern sind, mein Vater wird 79, meine Mutter 77. Für die ist das im Internet gibt es nur Verbrecher. Nur Verbrecher. Also die Presse, die Medien, die kennen halt eben nur Fernsehprogramm von Unity Media. Da wird halt Internet so verkauft, dass da nur Verbrecher sind, die alle nur betrügen und irgendwelche erfundenen Charaktere sind, die irgendwelchen anderen Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen und die bescheißen. Für die ist das Internet böse. Und was ist alles toll im Internet? Lass uns mal aufzählen. Was ist alles toll im Internet? Das macht dich glücklich. Ich kann rund um die Uhr einkaufen. Ich kriege Informationen, die ich sonst nur mit Mühe mit Lexikon wälzen ohne Ende. Ich bekomme E-Books kostenlos. Ich kann Musik, Filme, Fernsehen, streamen, Videotelefonie, genau. Streamen, Podcasting, soziale Netze, Nachrichten lesen. Du kannst dich weiterbilden. Weltweite Nachrichten, genau. Ich kann nachfragen bei irgendwelchen vermeintlichen Spezialisten, wenn ich irgendein Problem mit irgendeiner Sache habe, ob es nun aus meinem Hobby Sport ist oder Computer oder sonst irgendwo. Ich kann da rund um die Uhr irgendwo etwas ins Netz stellen und kriege da höchstwahrscheinlich im Laufe der nächsten 2-3 Stunden eine Antwort. Genau. Auf, ist das nicht toll? Ich finde das super. Ich finde das sehr positiv. Das ist super. Ich finde das total klasse. Wie gesagt, ich liebe das Internet. Ich finde das toll, das Internet. Das ist toll. Ich finde toll, dass es Firmen gibt wie Microsoft, Google, Apple, die uns hier so Geräte ermöglichen, die uns Techniken ermöglichen. Ich finde das toll, dass es Länder gibt, die die Netze bereitstellen, die die Struktur bereitstellen, dafür sogar auch Geld bekommen von anderen Netzanbietern. Finde ich alles toll. Finde ich alles super. Und was zahle ich dafür? Ich zahle meinen Provider dafür ein bisschen Geld, dass ich ins Internet komme. Und ich muss mir klar sein, dass das nicht die ganzen Kosten deckt von den Ganzen. Das heißt, das Ganze deckt sich ja nicht dadurch, dass ich hier meine 19 Euro im Monat zahle. Das ganze Internet, dafür sind die ganzen Leitungen nicht bezahlt, die ganzen Server nicht bezahlt, die DNS-Server, die uns die ganzen IP-Adressen auflösen. Das Ganze muss bezahlt werden. Also wird das Ganze quersubventioniert und finanziert durch unsere Benutzerdaten, durch das, was da an Markt drumherum schwört. Die ganzen Firmen, die da, die Marketingfirmen, die ihre Benutzerprofile betreiben, die uns hier verfolgen, wo unsere Datenpakete umhergehen. Das muss ja alles irgendwie bezahlt werden, das ganze Ding. Die versuchen dann halt Geld mitzumachen. Da muss ich aber leider mit leben. Wenn ich nicht 8.000 Euro im Monat bezahlen möchte für das Internet, muss ich halt damit leben, weil Geld ist geil. Ich will dafür auch nicht viel kosten, viel bezahlen fürs Internet. Ne? Jetzt kann ich aber auch davon ausgehen, dass guck mal, ich bin immer nicht, ich kriege sehr wenig Spam. Ich kriege gar keine Wurfpost so in real life in meinen Briefkasten, weil ich halt eben sehr sparsam mit meinen persönlichen Daten umgehe, da ich halt auch ungefähr weiß, wie Cookie-Tracking funktioniert und wie man den Algorithmus bedingt aushebelt, wie man halt etwas unkomfortabler, also wie ich vorgestern an diesem Windows-Rechner gesessen habe, da war kein Adblock drauf und kein No-Script. Mir ging dieses Geblinke und Geblonke da in diesem Browser so auf den Keks, dass ich habe immer gedacht, der Rechner ist kaputt, dann blinkte wieder irgendwann auf, ich sollte irgendwann runterladen, weil mein Rechner wäre infiziert und dann sollte ich irgendwie da irgendwas kaufen und da irgendwann mal, ich sage, Alter, wie kannst du denn hier überhaupt so surfen? Das geht mir total auf den Sack. Ach, das machen die meisten. Ich meine, find ich gar nicht schlecht, sollen die das machen, da brauche ich es nicht machen, weil darüber wird das Internet finanziert. Denke ich mir auch. Darüber wird das Internet finanziert. Schrieb der Ruhet mich an, warum ich bei ihm auf die Webseite mit eingeschalteten JavaScript gehe. Das ist ja mir einfach weil ich nicht will, dass du weißt, welche Plugins ich installiert habe. Genau. Also, wir kennen uns, ne? Also ich vertraue dem Ruhet. Ne? Also, und das sind halt so Sachen, die, ja, der Preis dafür ist nun mal eben der, dass wir da halt mit Werbung zugeschmissen werden oder dass wir halt kaufen und konsumieren. Es hat alles seinen Preis. Ne? Und früher haben halt die Schlapphüte vom Haus gesessen in ihrem alten Auto und haben dich mit dem Fernglas beobachtet. Heute sitzen sie halt im Büro am Rechner und gucken sich die Daten halt an. Das ist nichts anderes, das gab es früher auch schon. Genau. Also ich finde das Internet immer noch toll. Ich benutze es sehr gerne. Ich benutze alles, was es gibt. Facebook, Twitter, alles, was geht, benutze ich. So wie du, aufpassen auf die Daten, nicht zu viel rausstreuen. Ich gebe nur das Preis, was ich auch jedem hier an der Tür preisgeben würde, an Fremden. Ja. Deswegen, da sind wir uns seit Jahren drüber einig. Ja. Halt eben, ne? Die meisten das gehen das, ja da oben. Das ist das, was ich halt in Schulungen auch von mir gebe, wie du auch halt eben. Ja. Wenn du den Kids oder wie man immer sagst, genau. Wenn ich da vorne stehe und irgendwelchen Leuten sage, wärst du bereit, das, was du da gerade bei Twitter, Facebook, Google, wo auch immer hochlädst, auch gerne morgen in der WAZ, NRZ, Rheinische Pest oder wo immer du ansässig bist, auf ersten Seite zu sehen? Ja oder nein? So, und wenn die Frage mit Ja beantworten, dann sollen sie das hochladen. Tja. Aber die meisten, die gehen halt mit dem Netz so um, als würde es keinen Morgen mehr geben. Das ist halt total unbedacht. Aber wer will's denn verübeln? Denen hat es ja keiner gesagt, wie man damit richtig umgehen sollte. Das Ganze ist in der gewachsenen Struktur. Das war, auf einmal war es da, das Internet, ne? Das war ja toll, auf einmal war es da. Damals die Zeiten, Modem, oh, hey, das Internet ist da und hey, was, ja. Ne, was ist das, ne? Und dann haben wir uns alle da erstmal reingetastet und ja, wir sind damit aufgewachsen, aber andere, die, den sagt man, hier ist ein Rechner, der ist im Internet. Dann haben wir damals gefragt, wo kann ich mich einwählen? Die Presse verkauft uns, also die Presse versucht mir, also meiner Generation, bin ja noch mal ein bisschen älter als du. Meine Anfänge waren ja so in den 80er Jahren mit BTX und danach Mailboxing, wo wir haben nachts 1987 mit BTX vorm Rechner gesessen und da waren schon irgendwelche Frauen, die uns über 0900er Nummern irgendwo hintenrum irgendwelche Liebesschwüre zugepumpt haben, dass wir die anrufen sollten. Ja, man muss ja nicht anrufen, aber trotzdem, BTX war ja auch toll. Du hast einen Zugang zu Informationen gehabt. Eigentlich. War ja super, ne? Heute erzählen sie uns von Porno, das war 1987, 86 auch schon so, dass aber uns verkauft wird, dass ich als, ich bezeichne mich eher als digitaler Eingeborener, als jemand, der heute mit diesem Kram aufwächst. Also teilweise habe ich das Gefühl, dass die heutigen Digital Natives, wie sie halt eben sehr gerne in der Presse genannt werden, eigentlich Digital Naives sind. Kann man so sagen, ja. Also wir sind doch ganz anders. Jetzt, wir beide sind wie viel auseinander? Ich glaube 14 Jahre, ne? Ah, ja. Irgend sowas. Irgendwie sowas. So, und wir gehen da anders mit um, wir sind da anders mit aufgewachsen mit dem Thema. Also ich gehe da positiv mit um. Ich freue mich jeden Tag, dass das Internet noch da ist und dass es uns keiner kaputt geredet hat, keiner kaputt gemacht hat. Und ich ärgere mich maßlos, wenn Leute auf Firmen, auf Leute einschlagen, die sagen, hör mal, ihr seid ja alle böse. Und die Leute will ich mal sehen, mal Thema Google. Die alle, die auf Google einschlagen, die Leute will ich mal sehen, wenn Google morgen nicht mehr da ist. Und wenn die immer sagen, hör mal, ihr Deutsche, auf euch haben wir keinen Bock mehr, wir schalten Google.de ab. So. Wie doof die aus der Wäsche gucken werden. Ja, die suchen dann über Google.com. Ja, wie doof die gucken. Ah, nee, das geht nicht, das müsste dann halt eben nicht aufgelöst werden von dem DNS-Server. Das ist so krass. Also wie scheinheilig auch in die großen Medien hier damit umgehen und sagen, ja, Google ist alles böse, machen aber schon seit 3 Jahren dicke Verträge und dicke Kohle mit Google und stellen sich irgendwann hin und schreiben einen offenen Brief und sagen, Google macht uns kaputt als Zeitungsverlag und dann sage ich, ja, sorry, ihr seid stehen geblieben, ne? Wer sich nicht bewegt, fällt irgendwann um. Das ist, man muss. Schau dir doch mal unsere GEZ-finanzierte Fernsehlandschaft an. Genauso Müll. Die komplett auf Facebook basiert. Ja. Also ich glaube, ohne Facebook könnten die keine Sendung mehr machen. Nee, das ist. Da haben wir es wieder. Also das Internet ist doch toll. Das Internet ist toll. Das sollte. Warum nutzen die das dann nicht? Also unser TV-Programm, wo sie alle drauf schimpfen. Wenn die Leute gucken angeblich alle kein Fernsehen. Ich weiß ja nicht, ob sie das einfach so in den Weltraum rausstrahlen, so für Omme. Ich weiß, dass Fernsehen und Werbung richtig teuer ist, ne? Und keiner guckt diesen Scheiß angeblich. Das ist wie die Bild-Zeitung, die liest auch keiner. Und trotzdem drucken die jeden Tag millionenfach. Und dann fragt man sich, dann schaust du irgendwie, wir sind hier aus dem Kölner Raum, hier West 3, von hier und heute unterwegs bis Pott hast du nicht gesehen und da ist jede vierte Ansatz ist, treffen sie uns hier uns auf Facebook und sagen sie uns ihre Meinung dazu auf Facebook und machen sie das auf, also ohne dieses Feedback von Facebook würden die Sendung überhaupt nicht mehr aufgezogen. Ja, alleine schon auch bei der Tagesschau heißt auch, so ja. Weitere Informationen finden sie auf der und der, auch nicht nur Facebook, aber auch auf der Homepage oder über den nächsten Podcast oder so. Da habe ich meine Mutter gefragt, was ist denn ein Podcast? Das ist ein paar Jahre her, aber ne? Das wissen die wenigsten. Ja, immer noch. Weitere Informationen finden sie im Internet. Oh nee, um Gottes Willen, aber der Beitrag davor, bevor die gesagt haben bei der Tagesschau, sie finden mehr Informationen im Internet. Den Beitrag davor haben sie gesagt, das ist alles böse. Da findet man nur Porno, nur Kinderschänder und Bombenanleitungen. Boah, und 5 Minuten später sagen sie, sie finden alles weiter im Internet. Genau, alles weiter im Internet. Also. Erst gehen sie ihre Kreditkarte klauen und dann sagen sie uns ihre Meinung dazu. Ja. Das ist. Der Umgang ist schwierig. Das ist irgendwie paranoisch, irgendwie dekadent paranoisch. Und da, wie du schon sagtest, halt eben, dass unsere Großverlage hier, Springer und Co., die 3 oder 4, die wir haben, dass sie den Zug, diesen digitalen Zug halt eben verpasst haben. Ja, und, eben nicht. Haben die ja eben nicht. Das ist ja das Perfide da dran. Die arbeiten ja schon lange, das kann man so öffentlich sehen. Die haben Riesenverträge auch mit Google abgeschlossen. Die machen Kohle mit Google ohne Ende und hinterrücks gehen die nach vor und nach draußen und schreiben auf einmal, Google ist böse, machen aber schon ein paar Milliarden Umsatz mit denen in 3 Jahren, haben Verträge mit denen und sagen, super, wir sind auch in Online-Medien vertreten. Ich verstehe diese Firmen einfach nicht. Mach mich nicht nass. Das ist auf der einen Seite sagen die, Google macht uns unsere Frage kaputt. Auf der anderen Seite haben die Milliardenverträge schon mit denen geschlossen und machen Umsatz mit denen ohne Ende. Auf anderen Wegen. Deswegen, vielleicht wollen die noch mehr Umsatz machen. Ja, das ist ja anscheinend. Also ich finde, vielleicht wollen die noch mehr Umsatz machen und Google da raus außen vor lassen. Die Diskussion ist verdammt schwierig damit. Also die ist sehr getrieben von gewissen Seiten. Ich habe dazu auch auf meinem Blog geschrieben, auf 10 Daumen mal. Wie ich im Urlaub war, habe ich mal am Strand ein bisschen geschrieben, weil ich habe Zeit gehabt, mich ein bisschen einzulesen, mir ein paar Sachen durchzulesen. Und da habe ich mir auch mal so ein paar Sachen mal genau angeschaut. Da habe ich zum Beispiel auch diesen, es gibt eine repräsentative Befragung von 1005 Menschen. Von 1005 Menschen wurden repräsentativ gefragt. Gefragt hat der Stern, glaube ich, war das. Und zwar, genau, der Stern. Der hatte nämlich gefragt, 1005 Menschen, Angst um Google. Und die wachsende Macht des Internetkonzerns Google empfinden nach einer Forsa-Umfrage für den Stern 54% der Deutschen als bedrohlich. Nur bei den 14- bis 44-Jährigen sieht es eine knappe Mehrheit gelassener. Ja, aber wenn man dazu jetzt sieht, also 54% sehen Google als bedrohlich an. Marktanteil von Google in Deutschland in Prozent liegt bei 94% im Desktop-Bereich, 98% im Mobile-Bereich. Haben Angst, aber nutzen es. Also ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich, ne? Es gibt Bing, es gibt DuckDuckGo, es gibt ohne Ende Plattformen, es gibt Yahoo, es gibt Suchplattformen ohne Ende. Nein, die gehen zu Google. Warum? Weil die ein geiles Produkt haben, weil das funktioniert, weil das also läuft. Du findest alles noch. Ich habe ja nicht so riesige Zugriffszahlen bei mir im Blog. Nö, ich auch nicht. Aber ich habe da äußerst selten eine andere Suchmaschine als Google. Nee, also ich habe nur Google Suchmaschine drin. Deswegen. Also Google ist fast 100%. Ja. Also fast 100% der Suchen kommen über Google. Also Zugriffe. Suchmaschinen habe ich so auf, wenn ich mir das Jahresmittel anschaue, habe ich da im kleinen Einstellungsbereich, ich glaube, zwei andere Suchmaschinen noch drin. Ich glaube, ich habe noch Yahoo und Bing drin, ne? Und das war's. Im kleinen Einstellungsbereich. Der Rest ist Google. So. Und wenn man das Internet sieht, guck mal, wie ich die Tage gelesen habe von dem Kollegen Lindwurm aus Berlin, der über Twitter die Frage stellte, er bräuchte ein Case für sein iPhone auf einem Mountainbike. Und ich denke mir, Moment mal, der Pascal, der kleine Fanboy, hat sich da letztens ein Mountainbike gekauft. Da hat er doch bestimmt auch irgendwie den Nerdkram irgendwo dran verarbeitet. Liest du gerade meine Gedanken oder hast du gerade auf meinen Rechner? Ich habe mich gerade auf meine Nerdsportseite eingeklickt und dachte, komm, lass uns mal über Sport reden. Ja, ich sage ja immer zu meinem Freund Michael, Mindreading forbidden, please. Ich halte dem Lindwurm via Twitter geschrieben habe, guck mal hier auf die Seite, der Kollege Kuschilken hat da mal was zu geschrieben. Hat er schon mal geblockt, also, genau. Und dann sagt mal irgendeiner, dass das Internet wäre scheiße. Eben, das ist hilfreich. Wir kennen den Lindwurm halt eben vom CCC, wir treffen ihn einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre nur irgendwo bei irgendwelchen Events. Manchmal skypen wir zusammen, äußerst selten, weil er halt eben nicht so der Personenpfleger ist und hat er halt eben nicht ganz so drauf, ist halt eben Nerd. Ne, so, und da sagt uns irgendeiner, das Internet wäre Kacke. Nee, das ist super, das Internet. Ich liebe das Internet. Guck mal, ich kann auf meiner Seite hier, jetzt, ich kann Informationen finden. Ich lese regelmäßig das Mountainbike-Magazin zum Beispiel als App auf meinem iPad. Nicht als Papier, als App. Auf dem iPad lese ich das Mountainbike-Magazin und habe da gelesen, auch Mountainbiker können mit Klickpedalen fahren. Das gab's früher nicht zu meiner Zeit, wie ich noch Mountainbike früher gefahren bin als Jugendlicher. Dann Klickpedalen auf dem Mountainbike, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Das ist ja bäh. Ich habe die ganz harten Klickpedalen. Jetzt habe ich mir die angeschafft, habe jetzt auch die richtigen Schuhe dafür. Ey, läuft super. Läuft klasse. Ich bin total zufrieden damit. Kann gar nicht mehr ohne fahren. Ich bin total zufrieden damit. Ich bin eben kurz 10 Minuten mit dem Fahrrad gefahren und was wegbringen hier, so um die Ecke noch. Mit meinen Jesus-Latschen hier ohne Klicks. Ich so, was ist das denn hier? Ich kann mich nicht einklicken, ne? Ich habe ja diesen noch die. Ja. Also Klickpedalen finde ich toll auf dem Mountainbike. Auch auf jedem. Also ich habe bei mir an dem Rad ja dieses Shimano-Pedalsystem, also gar nicht diese Bärentatze, die du da dran gebaut hast. Ich fahre noch 50-50. Ich kann sowohl als auch fahren. Ich habe diese ganz kleine Pedale da dran. Teilweise kannst du das Fahrrad ja so stehen lassen, weil da klaut keiner, weil da keiner mit fahren kann. Keine Pedale dran. Da ist ja keine richtige Pedale dran an dem Ding. Und einfach mal so, wenn man so übers Netz so kennengelernt hat, wer was drauf hat. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel, jemand braucht eine Webseite mit einem E-Store hinten dran, professionell gemacht, wüsste ich direkt, wen ich anspreche und den Auftrag weiterleite. Jemand braucht irgendwie Beratung im IT-Security-Bereich mit Forensik, bla bla bla, weiß ich genau, wo ich den hinschicke. Solche Geschichten, ich glaube, dieses Dezentrale, dass die Medien uns verkaufen wollen, dass das alles böse ist und alles schlecht ist, und irgendwie dass da teilweise so untenrum so Aufrufe kommen, dass wir uns gegenseitig anscheißen sollen am besten noch. Wer parkt sein Auto gerade da, wo auf der Straße, wo doch ab dem 16. auf der anderen Straßenseite parken ist oder irgendwie so weiter und du sollst dann direkt den Abschnitt. Also auch da gibt es eine App für. Ja, ich denke mir, dass wir unsere Skills viel mehr bündeln sollten und so, Barter-Towns irgendwie gründen, um da unsere Skills auszutauschen. Ich glaube, damit wären wir gegenüber ich sage immer dazu, solange wir Menschen in der unserer Kommunikation die Macher oder unsere Regierung als die bezeichnen, drückt das irgendwo auch eine Form unserer Hilflosigkeit, unserer eigenen Hilflosigkeit und unserer eigenen Kleinheit ist der falsche Wort. Ich sage immer hilflos. Die Leute sind hilflos dem gegenüber. Gegenüber ihren Rechten und ihren Pflichten, die da oben. Die Chefs sind die da, die, wer sind denn die da? Also, sind die da irgendwelche Aliens, die wie die Master of Puppets? Die Übermenschen, das sind ja keine Menschen mehr. Ja, die Übermenschen, genau, ne? Wir können doch einfach mal alle nett miteinander umgehen. Man kann nicht jeden mögen, aber gut, kann man dem ja auch sagen, dann muss man den ja nicht umarmen, muss ihn ja nicht ins Grillen einladen, aber. Man kann den ja auch einfach ignorieren. Ja. Man kann doch trotzdem alle nett miteinander umgehen, müssen nicht alle drauf rumschlagen hier. Bringt überhaupt nichts. Ne? Also nee. Wir sollten uns unsere eigenen Fehlbarkeit, unsere eigenen Unzufriedenheit stellen. Ne? Also ich habe letztens, also wie wir gerade den Sport anschneiden, mit diese ganze Degenerationskrankheiten wie Übergewicht, Schlaflosigkeit, Schmerzmittel, Abhängigkeit, haben sehr viel mit der eigenen Unzufriedenheit zu tun und dem eigenen Unglück. Die Leute machen Jobs, wo sie keinen Bock drauf haben, um einen Kredit aufzunehmen, dass sie in Urlaub fahren können, und sich ein Auto zu kaufen, das sie eigentlich nicht brauchen und nicht haben wollen, nur um den Nachbar zu zeigen, dass sie so ein Ding haben, leben in irgendeiner Beziehung mit einem Mann oder einer Frau zusammen, wo sie eigentlich tief im Herzen drauf scheißen würden. Diese negative Energie muss doch irgendwo hin. Ja, worin manifestiert sie sich? Im Magen- und Darmkrebs. Ja. In einem Magengeschwür. So. Damit krieg ich muss ja auch nicht sein. Ja, so die, und dann gehe ich auch noch auf irgendeinen los, der irgendeine Meinung hat, die anders ist als meine oder der anders lebt, als ich meine leben zu müssen. Gut, wenn er jetzt halt irgendwelche Kinder-Pornobilder shared oder rechtsradikalen Stuff durch die Gegend, gut, da kann man gegen angehen. Aber dadurch ändert man den Mensch ja nicht. Nee, ist richtig. So, wenn wir da unsere Skills besser bündeln würden, ich war damals so beeindruckt, als wir dieses unser Meeting da in Düsseldorf auf die Beine gestellt haben. Wir waren vier Leute, die das organisiert haben, über Gesamtdeutschland verteilt, die sich nicht kannten. Damals gab es diese Videokonferenzen auch noch nicht so richtig, haben über Twitter angeleiert. Da habe ich mir manchmal so gedacht, warum klappt das in irgendwelchen Intranets bei irgendwelchen Firmen nicht? Die kriegen das nicht auf die Reihe, ihre Daten von dem einen Büro ins andere zu scheren und das Projekt vernünftig auf die Beine zu stellen. Und wir Laien kriegen es hin, dieses Projekt ein bisschen darauf auf die Beine zu stellen. Ja. Aber nochmal zurück zum Thema, der Umgang generell im Netz, der ist schon echt schwierig geworden. Also die ganzen Shitstorms, das ganze Bashen auf andere Leute, die andere Meinungen haben. Da habe ich noch ein schönes Zitat aus dem Römerbrief, 12. Römerbrief, Absatz 12. Haltet euch nicht selbst für klug. Hat was. Wie war es nochmal? Wer zu oft und zu laut seinen eigenen Namen laut gerät, sollte sich mal fragen, ob er nicht der Hahn ist, der auf dem Misthaufen sitzt. Tja. Luke, auch du wirst noch entdecken, dass viele Wahrheiten, an die wir uns klammern, von unserem persönlichen Standpunkt abhängig sind. Genau, es gibt immer einen größeren Fisch. Der kann auch stinken. Ja, genau. So, und ja, Luke, das stimmt. Ja, Luke Skywalker. Es steckt viel Wahrheit da in diesen Movies drin. So in das ganze, die ganzen Zitate, die habe ich gerade rausgesucht aus einem Blogbeitrag von Peter Tauber. Der hat nämlich einen schönen Artikel geschrieben drüber. Digital Caring. Wie gehen wir miteinander um im Internet? Da gibt es sogar Bücher drüber. Nicht von ihm, aber kann man sich auch mal Bücher durchlesen. Wie gehen wir miteinander um? Digital Caring, das hat noch keiner so richtig auf dem Schirm. Wie gehen wir eigentlich im Internet mit den Leuten um? Würden wir genauso mit denen umgehen, wenn wir die auf der Straße oder im Café treffen? Eher nicht. Stimmt nicht. Also ich glaube, einige Leute würden nicht sich das trauen, so mit mir zu reden, wie sie es mit mir gemacht haben. Ich denke mir, gut. Don't feed them. Genau, don't feed the trolls. Und wir sind wieder würdig eingestiegen in die neue nicht vorhandene Sommerpause im Nerdphone. Wir haben die Stunde um, Uwe. Wir haben eine Stunde wieder nur Blödsinn gequatscht, ja? Aber das kennen die Fans ja von uns. Das wollen die ja haben von uns. Ihr wollt es doch so. Danke, also, dass ich meine Meinung einfach so ins Netz pusten darf. Ja, ist das nicht toll, das Netz? Und keiner hält dich jetzt davon auf, dass wir das nicht rauspusten können, außer ich, wenn ich es jetzt nicht ausstrahlen würde. Aber ist das nicht toll, das Internet? Ich liebe das Internet. Ich denke mir, dass halt eben du das auspusten wirst und dass du deshalb mit mir sprichst, weil ich meine Meinung versuche, in einigermaßen gesitteter Form unter die Leute zu. Ja, ich muss es jetzt trotzdem als explizit, also ab 18 jetzt kennzeichnen, weil die Begriffe, die wir ja teilweise hier haben, das ist natürlich jetzt leider, ne? Schade, aber trotzdem. Ja gut, das Leben ist nochmal im Kind Ponyhof, ne? Genau, das Leben ist Kind Ponyhof. Wir leben mit Digital Natives und das war ein würdiger Wiedereinstieg in den Nerdphone, Ausgabe 74 am 5. Juni 2014. Der Uwe war dabei. Ne, der Uwe ist noch dabei. Ja. Der war nicht dabei, der ist dabei. Ich muss mich mal daran gewöhnen, mal die richtigen Zeitformen hier auszusprechen. Der Uwe ist noch dabei. Aber wenn ihr das hört, ist der Uwe nicht mehr dabei, weil dann ist das ja schon gelaufen. Dann bin ich live. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich denke mal, in der nächste Woche kann da schon wieder die nächste Folge vielleicht kommen. Mal schauen, wer sich alles hier im Keller wieder einfinden kann hier. Und im dunklen Keller des Internets. Nein, im sonnigen Vorhof der wunderbaren Frühlingsgefühle des Internets treffen wir uns wieder. In dem Sinne. Ja. Ciao, ciao. Ab in die Rinne. Ciao, ciao.